blauwe meer, vrouw Stingeltje weer, die mij maar niet zo waait. In mire bloed, mijn zus is lief, als mijn jongen. Keinem anderen fragen, so schöne Blume von Hawaii, mein Herz gehört nur Gold sollst du tragen, sollst nach keinem.